1. Mein Sohn, wenn du für deinen nächsten ein Bürgschaft übernommen oder für einen fremden ein Verpflichtung eingegangen bist. 2. Und dich somit durch dein eigenen Wort verstrickt oder durch dein mündlichen Zusagen gebunden ist. 3. Dann handel unversuglich, mein Sohn, dich zu befreien, denn du bist in die Abhängigkeit deines nächsten Geriten, gehör hin, demütige dich und dränge in nach drucklich. 4. Gon deinen Augen keinen Schlaf und deinen Wimpern kein Ruhe. 5. Befrei dich wie ein Gesell aus der Hand des Jagers und wie ein Vogel aus der Falle des Vogelfangers. 6. Gehör zur Ameise, du Fauler, betracht überholten und word weiser. 7. Obwohl sie keinen Anführer, Aufseher oder Herrscher besitzt. 8. Bereitet sie denik im Sommer eine Nahrung vor und sammelt in der Erntezeit vorrat. 9. Why lange willst du noch liegen bleiben, du Fauler? Wann wirst du endlich aus deinem Schlaf erwachen? 10. Noch ein wenig Schlaf, ein wenig Dosen, noch ein wenig die Hand falten, ausruhen. 11. Dann wird die Armut wie ein Rauber über dich hier im Brechen und der Mangel wie ein bewaffneter Mann dich überfallen. 12. Ein nichtsnutziger und verdorbener Mensch ist gemend, der mit Verlegenem Mund spricht. 13. Der mit den Organs winket, mit den Fassen Zeichen gibt und mit den Fingern dutet. 14. Dessen Haus voller Bossheit ist, der Standig Bosses Plant und Streitigkeiten verursacht. 15. Die Schalb word in das Unglück plötzlich erreilen und word augenblicklich und irreparabel zerbrechen. 16. Sechs Dinge hast der Herr und sieben sind im ein Graul. 17. Hochmütige Organ, ein lugnerisch Songe und Hand, die unschuldiges Blatt vergießen. 18. Ein Haares, das Bosplein schmiedet, Fuss, die schnell zum Bosen eilen. 19. Ein falsches Age, der Lügen verbreitet, und gemmend, der Zweetrakt unter Bruden stiftet. 20. Beware, mein Sohn, die Anweisung deines Vaters und missack nicht die Lehr deiner Mutter. 21. Priege sie dir stets ins Herz einen Treige sie y ein Ketem deinen Hals. 22. Wenn du gehst, moge sie dich führen, wenn du dich zur Ruhe legst, moge sie dich beschützen, und wenn du erwachst, moge sie dich anleiten. 23. Denn das Gebot ist ein Lügt und die Lehr ein Licht, und die Ermahnungen der Zucht weis und den Weg zum Leben. 24. Damit du vor der Bosen Frau bewahrt bleibst und vor der schmeichelnden Zunge der Fremden. 25. Lass dich in deinem Hasen nicht von ihrer Schönheit verführen und lass dich nicht von ihren Wimpern fangen. 26. Denn wegen einer Prostituierten kann man bis auf einen Brotleib verarmen, waren dein Ehebrecher in das Kosper Leben eins Manes gefahrdet. 27. Kann jemand für in seinem Gewandtragen, wann das sein Kleidung verbrennt. 28. Oder kann jemand auf Glühenden Kollen gehen, wann das sein Fuss verbrannt wer denn? 29. Ebenso erget es dem, der mit der Frau seines nächsten schlaft, niemand, der sie berührt, bleibt ungestraft. 30. Man verachtet einen Dieb nicht unbedingt, wenn stiehlt, im seinen Hunger zu stillen. 31. Doch wenn erwischt word, muss es siebenfach ersetzen und möglicherweise seinen gesamten Besitz dafür aufgeben. 32. Wer jedoch mit einer Frau ehebruck begett, dem mangelt es in Verstand, ne wer sich selbst ins Verderben stürzen will, handelt so. 33. A word verletzungen und schande erfahren, und sein Schmark word niemals ausgelöscht wer denn. 34. Den Eifersucht in fact den unversinnlichen Zorn eins Manes, und Tag der rash word a kein Nade sagen. 35. Keenele entschädigung kann in besanftigen, a word sich nicht zufrieden geben, selbst wenn man im Veel geschenk anbietet.